von geilen Frau auf den Bauch und Creme lassen. Koks vernaschen und sich besoffen am Steuer auch von den dünnsten Cops erwischen lassen. Ist zu fassen, es geht um so viel mehr als ohne sehe ich noch so viben. Verdammt nochmal, die Auswahl ist zu groß, ich soll ich mich entscheiden. Sitzen viben will ich nicht, irgendwas hält mich zurück. Will nie wieder Faker sein, ein bisschen und kein Stück. Hast du gedacht, so gedacht, bleib nach. Hast du gedacht, bleib nach. Schatten, hast du gedacht, so gedacht, bleib nach. Hast du gedacht, bleib nach. Schatten, hast du gedacht, es bleibt nach. Ich hätte mir gewünscht, das alles wäre nur ein Traum. Dann lege ich im Sonnenschein unter einem Baum. Mein Kopf ist frei von Sorgen, Karten Eden, der das Grusel auf und war bestürzt das Gras. Dort, wo die Blumen sprießen, will genießen, was das Leben heute gibt. Kriegen Hals auf all die Scheiße, die uns täglich neu umgibt. Kriegen Hals auf all die Typen, die hier Probleme machen, die aus Spaß an anderen charten und darüber lachen. Und bevor die Burg euer Kampf fängt an zu schwingern, wo ein Loch in euer anderer Räume versucht zu verhindern. Lass es locker angehen und ich weiß auch warum. Die ganze Welt, sie macht mich krank und ich schlag mich nicht drum. Wer die Krone hält, der Beste ist, der Glücksengel, aber geht mir auf. Sag mir du, was sagst, dann wuchst du. Ihr seid nur möchte gern starke, wahrscheinlich richtig schade. Doch im Endeffekt spielt ihr die falsche Karte. Hast du gedacht, so gedacht, bleib nach. Hast du gedacht, bleib nach. Schatten, hast du gedacht, so gedacht, bleib nach. Hast du gedacht, bleib nach. Schatten, hast du gedacht, es bleibt nach. Hast du gedacht, so gedacht. Hast du gedacht, so gedacht. Hast du gedacht, so gedacht. Wo kommt über Nacht? Hast du gedacht, du gedacht? Hast du gedacht, du gedacht? Hast du gedacht, du gedacht? Wo kommt über Nacht? Ich setze Kopfhörer auf und tauche ein in eine Welt, die mir allein vom Visuellen her sehr gut gefällt. Doch was sich da erregt, ist alles andere als mir Liebe. Sehe ich aufgeblasen Titten, glaubt ihr wirklich, das erregt mich? Zepper also weiter, der Dschungel, der ist sie. Ich spüre sie ganz deutlich, diese Geister, die ich rief, die mir mit leisen Stimmen sagen, was ich machen soll. Ich habe Sex und Sex, ich weiß, wie der Hase läuft. Bloß der Plattenboss, so massig Kohle in Projekte stecken, die von Anfang an beschissen und von vornherein schon wechseln. Müsst ihr nicht beweisen, wie cool und hart ihr seid. Macht ihr weiter, so schnappt euch die Schuchtelpolizei. Dann hilft doch kein Geschrei, kein Gezicker und Getober. Per Express und Rückverschein in die verbotene Zone. Manipulationsversuche bleiben bei mir zwecklos. Kopf nur weiter, euer eigenes, ich sehe, es funktioniert so. So, so, so, so, so. Hast du gedacht, bleib nach. Hast du gedacht, bleib nach. Schatten, hast du gedacht, so gedacht, bleib nach. Hast du gedacht, bleib nach. Schatten, hast du gedacht, es bleibt nach. Hast du gedacht, so gedacht. Hast du gedacht, so gedacht. Hast du gedacht, so gedacht. Wo kommt die Banane? Hast du gedacht, so gedacht. Hast du gedacht, so gedacht? Hast du gedacht, so gedacht? Wo kommt die Banane?